wieder findest du dich hier. Mal wieder Schindlers Liste. Du hast diese Meinungsmacher so satt. Deutschland zu dem Superstar. Als ob es nichts Besseres gibt. Es kommt ihm vor, als ob nur du allein das Elend in unserem Lande siehst. Das ist der ganz normale Wahnsinn, das was täglich hier passiert, wo Lüge dagegen wertig sind und Recht zu Unrecht wird. Man spielt mit uns die Puppen, man hat uns in der Hand. Xenokratie, der Alltag in unserem Land. Ich gefragt, ob du den Euro wolltest, deine Meinung ist ihnen egal. Du bist ja schließlich frei genug, alle 4 Jahre ein Käufer der Wahl. Wo ist denn hier die Demokratie, auf die man sich ständig beruht? Groß musst du nun erkennen, in diesem Land hast du sie vergeblich gesucht. Das ist der ganz normale Wahnsinn, das was täglich hier passiert, wo Lüge dagegen wertig sind und Recht zu Unrecht wird. Man spielt mit uns die Puppen, man hat uns in der Hand. Xenokratie, der Alltag in unserem Land. Deutsche Soldaten sterben als Opfer für den Masterplan. Für NATO und UNO ihr Leben geben, in Kosovo oder Afghanistan. Du brauchst dich fragen, wieso und warum, um zu erkennen, wer dahinter steht. Vaterlandslose Gesellen, an die Zerstörung unserer Identität.